Hoppla, das geht ja gleich ganz schön heftig los. Chakalaka heißt dieser Song, die erste Single-Auskopplung aus dem neuen Album der Pixies. Schlagzeuger David Lowering und Bassistin Paslan Chantin knüppeln um die Wette, Joey Santiago drischt in seine Gitarrenseiten und Ober-Pixie Black Francis schreit, als sei der Leibhaftige hinter ihm her. Also gut, denke ich, vielleicht wollen die Pixies einfach mal ein Zeichen setzen, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören, dass sie es auch jenseits der 50 noch ordentlich krachen lassen können. Außerdem war die Band ja noch nie für leise Töne und einfühlsame Balladen bekannt. Aber was heißt eigentlich Chakalaka? Um was geht es in diesem Song? Sex. Sex on the road. Ja. Sex. Es geht um Sex auf Tour. Chakalaka ist einfach ein Statement und den Rest kannst du dir selber ausmalen. Denk dir einen guten Rhythmus dazu, dann hast du es. Also Chakalaka ist einfach ein anderes Wort für Sex. You know, another way of saying sex. Paslan Chantin, die Bassistin, ist die Neue bei den Pixies. Schon als ihre Vorgängerin Kim Deal vor 3 Jahren überraschend die Band verließ, half sie bei den Konzerten aus und jetzt haben ihre Kollegen sie zu einem vollwertigen Bandmitglied gemacht. Doch die Lücke, die Kim Deal hinterlassen hat, kann Len Chantin nicht wirklich schließen. Schließlich war Deal nicht nur Gründungsmitglied, sondern auch musikalisch enorm wichtig für die Pixies. An ihrem sperrigen Charme konnten sich die anderen reiben. Ihr dunkler Sopran bildete den Kontrapunkt zu Black Francis' kratzigem Liedgesang. All I Think About Now heißt dieses Stück, das einzige auf dem neuen Album, bei dem Paslan Chantin den Liedgesang übernommen hat. Es klingt wie ein entferntes Echo aus den 80er Jahren, wie ein trauriger Abklatsch des Pixies-Klassikers Where is my mind? All I think about now ist eine Art Abschiedslied für Kim Deal, sagt Black Francis, ein Dankeschön für mehr als 20 Jahre in der Band. Everybody has these kinds of if I could do it all over again, what would I change, you know? Jeder denkt doch mal darüber nach, okay, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, was würde ich dann anders machen? Ich glaube, ich wäre heute vermutlich etwas geduldiger und etwas netter als damals, als Kim auf einmal aussteigen wollte. Darum geht es in dem Lied. Aber es ist jetzt nicht wirklich ein Kim-Song, sondern jeder kann da seine eigenen Geschichten hineindenken, sein eigenes Leben. Es ist also ein universelles Stück. It's meant to be a so-called universal song. Nachdenkliche Töne sind aber eher die Ausnahme auf Head Carrier. Die meisten der neuen Songs klingen, als hätten die Pixies den Turbo eingeschaltet. Hauruck-Punk der übelsten Sorte, immer auf die 12, ohne melodische Linie und strukturelle Finesse. Kaum zu glauben, dass die Band das neue Material 6 Wochen lang geprobt haben soll, bevor es ins Studio ging. Auch die Texte helfen einem nicht wirklich weiter. Was Black Francis da in sein Mikrofon schreit, klingt oft nur wie eine wahllose Aneinanderreihung von Worten. Ich wage einzuwenden, dass man ja auch mal ein paar aktuelle Themen hätte aufgreifen können, die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA beispielsweise, doch Gitarrist Joey Santiago winkt angewidert ab. We make music. We let the other people talk about politics. Wir machen Musik. Wir lassen die anderen Leute über Politik reden. Was wir darüber denken, geht niemanden etwas an. Glaub mir, das ist besser so. Man redet nicht über Religion, über Politik. Über Sex kann man reden. Das ist Rock'n'Roll. Das wollen die Leute hören. Aber nichts über Politik. Das ist nicht erlaubt. Man kann es nicht anders sagen, Head Carrier ist eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung allerdings mit Ansage, denn bereits das letzte Studioalbum der Pixies, Indie Cindy, war alles andere als eine Offenbarung. Vielleicht sollte sich die Band darauf beschränken, jeden Sommer ein paar Festivals zu spielen und dabei die alten Fans mit ihren Klassikern glücklich zu machen. Das wäre zwar nicht gerade ein innovatives Konzept, aber zumindest kundenfreundlich. Und tatsächlich, es scheint, als hätte Black Francis darüber auch schon mal nachgedacht. Das ist nun mal das Problem von legendären Bands. Jeder, der seit 20 Jahren erfolgreich Musik macht, der weiß doch, okay, da gibt es viele Leute da draußen, die wollen uns sehen und unsere alten Hits hören. Das ist etwas anderes als bei jungen Bands, die sich den Arsch abspielen müssen, um in die Charts zu kommen. Wenn du schon länger dabei bist, dann hast du einfach dein Publikum. Das ist der Grund, warum es mittlerweile so viele alte Bands gibt. I guess there's probably lots of older bands around.